Du hast selber ja schon Adorno erwähnt und ich denke, wenn man sich um das Verhältnis von Theorie und Praxis kümmert, kommt man natürlich um den Text Marginalien zu Theorie und Praxis, den er Ende der 60er Jahre in Auseinandersetzung mit der APO geschrieben hat, nicht Rom. Das heißt, auf einer bestimmten Ebene kann man, weil der Kapitalismus ja eine sich stets wiederholende Angelegenheit ist, gar nicht so viel Neues sagen. Andererseits kann man natürlich schon nochmal darauf hinweisen, was sich eigentlich seitdem geändert hat. Denn während Adorno ja noch mit den revoltierenden Studierenden zu tun hatte, die so der Worte sind genug gewechselt, lasst uns Taten sehen, denen es tatsächlich um was ging, kann man heute, was als Praxis vor sich hergetragen wird von linken Linksradikalen, hat die Pseudopraxis im Prinzip ja schon auf die Stirn geschrieben. Und dieses Moment, dieses völlig scheinhafte, sich auf sich selber zurückziehen und seine Praxis im Wesentlichen im richtigen Nahrungsmittelkonsum, richtigen Sexualverhalten zu finden. Und während niemand mehr glaubt, dass von einer sowas wie einer Demo, einem Flugblatt oder so wirklich noch was abhängen würde, das ist schon nochmal eine Veränderung, die ich unter anderem beleuchten werde. Es wird noch ein paar andere Punkte geben, aber die wird man ja vielleicht heute Abend noch hören. Das Ganze ab 19.30 Uhr heute im Melanchthonianum. Ich habe es schon gesagt, du hast Adorno angesprochen. Da gab es natürlich die Auseinandersetzung 68, Marcuse, der sich eher solidarisiert hat mit den Studenten, währenddessen Adorno sich davon distanziert hat, relativ klar distanziert hat. Die Frage, die natürlich auch in der Veranstaltung eine Rolle spielt, ist denn, warum sollte denn eine ganz radikale Kritik der kapitalistischen Vergesellschaftung, der kapitalistischen Gesellschaft auch nicht realpolitische Forderungen meinen? Also warum würdest du sagen, nee, das macht eben keinen Sinn, die Theorie ist das, was eher wichtig ist? Also ich würde da, glaube ich, mit einer Gegenfrage antworten. Sollten Kritikerinnen und Kritiker dieser Verhältnisse alten Leuten über die Straße helfen? Sollten sie Brot für die Welt spenden oder sollten sie sich um verletzte Tiere kümmern? Das sind alles Sachen, die man sicherlich machen kann, machen sollte, die nicht falsch sind. Weil natürlich die Frage ist, tut man das wirklich als Kritiker oder doch einfach als Mensch? Und genauso ist es eigentlich, wenn jetzt irgendjemand hätte eine realpolitische, sofort umsetzbare Forderung, nach der es allen besser gehen würde. Warum nicht? Her damit. Aber genau Praxis ist genau eine Frage des praktischen Erfolges. Weist sich eben nicht durch die richtige Gesinnung, die richtige Intention, das richtige Wollen aus, sondern tatsächlich das, was damit erreicht wird. Und üblicherweise ist tatsächlich das, was sich erreicht wird, du hattest es eben schon zitiert, dass man sich von der Macht der anderen und der eigenen Ohnmacht dumm machen lässt. Ich mache mal ein sehr beliebtes Beispiel der letzten 10, 15 Jahre, das sogenannte Existenzgeld. Ich war ja selber in den 90ern in einem politischen Jugendverband, den Jungdemokratinnen, Jungen Linken, deren einer Flügel sich genau das auf die Fahnen geschrieben hat. Wir sind ja alle gegen Kapitalismus, aber wir tun sogar noch was. Wir tun was für die Menschen, indem wir nämlich, das waren damals 2000 Mark für alle, fordern. Und ihr tut das nicht, ihr Schweine. Ihr wollt die Menschen darben lassen. Und wenn ich mir angucke, wie läppisch das ist, auf einer Bundesdelegiertenkonferenz der Jungen Demokratinnen, Jungen Linken einen Antrag einzubringen mit der Forderung 2000 D-Mark für alle, dann wird schon einiges klar. Die erste Frage, die sich aufdrängt, ja, was sonst, wenn jetzt das nicht erfüllt wird, was dann? Dann nehmen wir die Angriffe gegen Repräsentanten von Staat und Kapital wieder auf. Das waren schon andere. Die zweite Frage, warum dann nicht eigentlich 3000 oder 4000 oder 1 Million Mark für alle und nicht nur für hier, sondern weltweit. Das macht schon klar, was für eine Pseudo-Forderung das ist. Man tut so, als wäre das quasi irgendwie durchgerechnet. Ja, 2000 gehen noch, 3000 gehen nicht mehr. Ich weiß nicht, was im Moment gerade der Stand ist, ab wann der Sozialismus anfängt, aber wahrscheinlich auch irgendwie bei sowas wie 1000, 1200 Euro für alle. Also es ist so eine Simulation von realistischen Forderungen, wo jeder ganz genau gleichzeitig wissen konnte, das passiert nicht. Es wird nichts geben, was über einem Almosen liegt, also ungefähr in der derzeitigen Höhe, weil es niemanden gibt, der das machtvoll einfordern kann. Und weil das im Kapitalismus halt ein Zwang ist, ein Arbeitszwang, weil er auf Verwertung von Arbeitskraft beruht und nichts eingeführt werden kann, was die Leute von diesem Arbeitszwang enthebt. So, und das ist eben aber der Unterschied einer Kritik des menschenunwürdigen Lebens als Almosenempfänger und so einer pseudorealpolitischen Forderung von 2000 für alle. Der Moment dessen, also, dass man nicht auf das Negative hinweist und dann hofft, sobald genug Macht da ist, wird es vielleicht irgendjemand geben, der es pazifizieren will oder so, sondern dass man so tut, als würde man sich den Kopf der Herrschenden zerbrechen und dabei irgendwie eine Welt der Möglichkeiten entdeckt, was doch alles gehen würde, wenn sich alle nur anstrengen würden, das zu fordern. Und statt Wissen über die Verhältnisse, nämlich genau das, was ich gesagt habe, warum diese Ordnung das nicht einführen kann, warum man hierzulande mit Kampagnen gegen Sozialschmarotzer immer Erfolg hat und für mehr Geld für alle praktisch nie, statt genau dieses Wissens sich zu erarbeiten, zu erfahren, wird eine Größenfantasie entwickelt. Ich mache der Regierung ein Angebot, das sie eigentlich nicht ablehnen kann. Und wenn sie es dann aber doch tut, dann ist es fast zwangsläufig, dass nicht die Verhältnisse schuld sind, die sind ja eben alle voller Möglichkeiten, sondern genau die Nörgler, Kritikaster, Querulanten, die diese Anstrengung hintertrieben haben. Das Gegenbeispiel könnte ja zum Beispiel, also wir hatten nur das am Anfang diese Forderung nach doch ja eine Art bedingungsloses Grundeinkommen zum Beispiel, was da ja dann immer wieder ins Feld geführt wird, ist, dass es ja dann doch die Lebenssituation von Menschen in dem Moment verbessert. Also ob ich nur 2000 Euro zur Verfügung habe oder 400, ist ja dann eben ein Unterschied und das wäre ja das Gegenargument, was in dem Moment immer kommt. Aber es ist ja trotzdem natürlich auch sehr, sehr charmant und ich denke, sehr richtig auch, was du angebracht hast. Ein weiteres Gegenargument würde man, glaube ich, sehr schnell, wenn man den Vortragstext, die Ankündigung zu deinem Vortrag heute, sich durch diesen Gegenargument von Marx beziehen, der ja seine sich auf die 11. Feuerbach-These beruht, dann eben die Philosophie in seine Schranken gewiesen hat, also wo er sagt, das Entscheidende ist dann eben tatsächlich die Praxis. Wenn man den Vortragsankündigung jetzt nimmt, dann würde das ja ein Ignorieren dieser Feuerbach-These, dieser 11. Feuerbach-These mein. Gleichzeitig habe ich vor kurzem im Corner Island in Leipzig bei einer Veranstaltung gehört, dass ganz häufig, wenn man sich auf diese starke theoretische, ideologiekritische Arbeit beruft, es Leute das Gefühl haben, dass sich Leute sehr wohlfühlen in so einer Einsamkeit des Theoretikers. Also dass man Gefahr läuft, die eigene Marginalität zu rationalisieren man mehr daran leidet, als an dem, was man abschaffen will. Und das sind zwei Gegenargumente, die man möglicherweise auch ins Feld führen könnte zu deiner Argumentation. Wie würdest denn du auf diese antworten? Ich will nochmal ganz klar sagen, weil das erst, du hattest gesagt, 2000 sind ja besser als 400. Vollkommen richtig. Ich würde das sofort begrüßen, wenn mir der Staat 2000 Euro im Monat schenkt, was ich nur meine. Und es wird eben klar, wenn man die Argumentation weiterführt, 4000 wären noch besser als 2000 und 1 Million wäre noch besser als 4000. Das kann man sich wünschen. Aber die Frage ist, ist es realistisch? Ich würde mir auch wünschen, unsterblich zu sein. Und das weiß ich, dass das nicht geht. So, da verschwende ich nicht besonders viel Energie drauf. Und ich weiß auch, dass es unter diesen Verhältnissen wahrscheinlich fast ebenso viel Anstrengung bedürfte, diese 2000 Euro im Monat zu bekommen, wie die Verhältnisse einfach abzuschaffen, wenn nicht noch mehr. So, das wäre also der Punkt zu dem. Die 11. Feuerbach-These, also die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern, ist ja eine von den Marx-Sätzen, die eigentlich schon zu Tode genudelt sind und die kaum noch irgendwie unbefangen zu diskutieren sind. Ich würde trotzdem sagen, natürlich, wir ignorieren nie, widersprechen, wer wollte das, vollkommen richtig. Aber was heißt verändern? Es ist ja eine Frage von Möglichkeiten. Und in dem Kontext, wo es steht, würde ich diese 11. Feuerbach-These tatsächlich immer auch als eine Erklärung erkenntnistheoretische Verstehen. Vielleicht wie Adorno es selber einmal sagte, Praxis ist Kraftquelle von Theorie, ihr geheimes Zentrum, wird aber nicht von ihr empfohlen, oder umformuliert auf Marx bezogen, um die Welt vernünftig zu interpretieren, also nicht irgendwie, sondern vernünftig, muss man sie ändern wollen. Das heißt, dass tatsächlich natürlich die Wahrheit der Marxischen Theorie davon abhängt, dass sich ein Verein freier Menschen irgendwie denken, irgendwie antizipieren lässt. Und das heißt eben auch, dass die praktische Herstellung dieses Vereins freier Menschen denkmöglich ist. Und erst diese Antizipation erlaubt die Distanz zu den derzeitigen Verhältnissen, die Distanz zur gesellschaftlichen Totalität, die überhaupt mich als Subjekt und die als Objekt konstituiert und schafft, das ist ein Gedanke von Wolfgang Port, sozusagen erst die Vernunft in die Sache. An sich selber ist das Kapitalverhältnis völlig unvernünftig. Indem ich es aber als Vorbedingung eines möglichen Vereins freier Menschen, eines möglichen Kommunismus begreife, bekommt die erst eine geschichtliche Vernunft, bekommen diese Verhältnisse eine geschichtliche Vernunft. Und das ist sozusagen das Moment, wo Praxis eben erkenntnistheoretisch relevant wird. Das ist tatsächlich die Wahrheit der Marxischen Theorie, hängt daran, ist eine Wahrheit, die aus der Zukunft kommt. Sie erweist sich nämlich tatsächlich in der Abschaffung dieser Verhältnisse. Vielleicht war es auch ein großer geschichtlicher Wirrsinn, wenn die Welt einfach mal untergegangen ist. So, und so würde ich im derzeitigen Kontext dieses sehr grundsätzliche der Elfenfeuerbach-These erstmal begreifen. Und deine dritte Frage war die nach der Einsamkeit des Theoretikers, sich also so zu stilisieren, auf mich hört ja niemand und so weiter und man kann gar nichts tun. Und ich würde dir insoweit recht geben, das ist natürlich tatsächlich eine sehr ranzige deutsche Tradition der Innerlichkeit, des verkannten Genies, der beleidigt bei sich zu Hause sitzt und ja, die Leute hören ja nicht auf mich. Und das hat was sehr Vormodernes, was auch durchaus Deutsches. Und wer wäre in diesen Verhältnissen ohne Macken, ohne Deformationen? Aber ich glaube, im Vergleich zu den genannten, also was ich vorhin Größenfantasien genannt habe, des Manns der Praxis oder besser gesagt des Manns der Pseudopraxis, der sich wirklich vorstellt, ich verhandle hier mit der Bundesregierung auf Augenhöhe über Existenzgeld oder der existenzialistischen Inszenierung des Fighters, von dessen Konsequenz und Kampfesbereitschaft alles abhängt, der sozusagen nur selber integer bleiben muss, damit die Verhältnisse sich ändern. Im Vergleich zu diesen Inszenierungen ist die Einsamkeit des Theoretikers ja eine vergleichsweise harmlose, weil der, das neigt vielleicht ein bisschen zum Jammern oder so, aber diese Praktikergrößenfantasien, die ich gerade genannt habe, die neigen ihm tatsächlich fast zwangsläufig zur Suche nach Querulanten und Verrätern. Und gleich noch ein letztes Wort dazu. Du hattest so ein bisschen einen Gegensatz zwischen, man leidet dann mehr an der Einsamkeit als an den Verhältnissen, die man abschaffen will. Und ich würde da aber gar keinen Gegensatz sehen. Ich glaube, Einsamkeit ist eine gerade im Spätkapitalismus, könnte eine unglaubliche Triebfeder revolutionären Handelns sein, revolutionärer Theorie, denn es sind ja alle einsam. Und würde man das einmal zum Bewusstsein erheben, diese unglaubliche Verlassenheit, dann könnte sich daran vielleicht tatsächlich etwas ändern. Das Problem ist ja nur, dass die meistens durch eine Geschäftigkeit, eine Betriebsamkeit oder durch irgendwelche Wahnideen überpinselt wird. Ist ja die Diskussion um das Verhältnis von Kritik und Praxis oder Kritik und Realpolitik oder Revolution und Reform letztendlich auch nichts Neues. Also ich denke eigentlich auch so alt wie die kapitalistische Gesellschaft selbst. Und in diesen Diskussionen, ist mein Eindruck, hat sich natürlich, was heißt natürlich, es hat sich kein Patentrezept entwickelt. Und ich glaube, auch du gehst jetzt nicht heute nach Halle und sagst, ich habe hier dieses Patentrezept. Lass dich überraschen. Das wäre natürlich großartig. Aber dennoch, es gibt ja diese zwei Seiten. Also die Leute, die sich zurückziehen auf eine, ja, nennen wir sie radikale Ideologiekritik. Und es gibt die Leute, die aus auch einer radikalen Kritik eine Notwendigkeit sehen, eben realpolitisch irgendwie zu intervenieren. Also im besten Falle tatsächlich auch eine radikalen Kritik an einer linken Tradition, was dann Bakshalom zum Beispiel macht, die dann irgendwie versuchen, bei der Linken zu agieren und ihre Kritik des der herrschenden auch in der Linkspartei oder in der Linken existierenden Verhältnisse, da irgendwie, mehr ist es ja meistens auch nicht, zu agieren. Wo liegen denn deine eigenen Ambitionen für diesen Vortrag heute Abend, 19.30 Uhr in Halle im Melanchthonianum? Meine eigenen Ambitionen, das müsstest du mir noch einmal genauer sagen. Was wäre denn ein Ergebnis deines Vortrages, mit dem du leben könntest? Also wo Leute diesen Vortrag hören und sagen, ah klar, genau so. Erstens wäre ich sehr froh, wenn nicht alle sagen, ja genau so, und dann geht man in die Kneipe. Das macht einen als Referenten immer sehr einsam. Aber was mir wichtig wäre, mir wäre nicht irgendwie damit gedient, wenn jetzt, oder das wäre nicht mein Wunsch, alle sagen, oh okay, ich habe es eingesehen und jetzt gründe ich irgendwie meinen eigenen, möglichst noch ein Personen-Adorno oder was auch immer, Leseklüngel. Wenn manche Leute tatsächlich vielleicht dazu kämen, über die eigene Praxis und auch damit verknüpft die eigene Theorie, sich ein paar Gedanken zu machen, vielleicht irgendein Blödsinn, der sie nur dümmer macht und damit auch uns alle vielleicht mal zu zögern. Denn Theorie ist ja auch immer Hemmung. Seit Hamlet ist Reflexion immer das, wo man innehält, bevor man handelt. Das wäre eine gute Sache. Aber wie gesagt, ich kann mir durchaus praktische Anstrengungen vorstellen, die Sinn machen, die in einem transparenten Verhältnis stehen zu dem, was theoretisch gewollt ist. Ist ein kluges Flugblatt, eine kluge Radiosendung, ist das Theorie oder Praxis? Das ist ja sehr völlig sinnlos, da jetzt irgendwie Unterscheidungen, so reine Unterscheidungen zu machen auf dieser oder auf jener Seite. Aber, wie gesagt, würde es darum gehen, diese Reflexion zu betreiben und eben tatsächlich auch zu reflektieren, woran liegt es denn eigentlich, dass diese Praxis wirklich nur noch Pseudopraxis, Reklame, Durchwursteln ist? Und woran liegt es denn aber auch, dass die auf sich selber zurückgeworfene Theorie auch häufig so unkräftig wird, so abgenudelt, abgelutscht? Es gibt ja seit zig Jahren kaum noch spannende theoretische Debatten, eigentlich seit den 90ern kaum noch welche. Und das hat natürlich mit dem gleichen Verhältnis zu tun und mit der gleichen Ohnmacht, mit dem gleichen nichts mehr zu sagen haben, was die Verhältnisse aus den Menschen machen. Und das ins Bewusstsein zu erheben, sagen, diese eigene Bedingtheiten, das Feld, in dem man da steht, ein bisschen zu reflektieren, könnte vielleicht helfen, sinnlose, einschnappende Geschäftigkeiten, wie irgendwie auch meinetwegen irgendwelche Inszenierungen als super Theorie-Checker vielleicht etwas, wie soll ich sagen, etwas zurückzufahren und dafür tatsächlich vielleicht einen Blick auf Besseres, Anderes freizumachen. So. Und das, wenn das klappen würde, wäre es wahrscheinlich die größte, beste Veranstaltung, die ich je gemacht habe. Aber da werden